Ja, es ist sehr viel in von anderen besetzt worden. Naja, Dänen sind ja mal sehr mächtig gewesen. Schweden auch. Aber das lernen wir jetzt. Da gibt es interessante Theorien über Dänen. Ich kenne ja zu wenig Auswählung, aber eben der auf dieser Insel. Da bist du eben von der Hauptstadt, heisst Städtli eigentlich, bist du noch eine Stunde gefahren, bis du dort bei denen Käfer warst, ja, wo der Stadt fiel. Und das ist so der Cup-Event überhaupt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es hat Vor- und Nachteile. Okay. Die selbsternannte WM. Ja, sie machen es sagen, es ist die WM. Und es hat aber von 200 Mannschaften, die teilnehmen, hat es 12 ausländische Mannschaften. Ja. Und im Finalturnier dann am Samstag ist das ein Freitagsturnier oder Samstagturnier. Am Samstag ist das richtige Turnier. Dort hat es vielleicht noch 64 Mannschaften, sind es gerade etwa 60. Ja. Und sie haben auch den Plan so gemacht, dass per Zufall die Schweizer gegeneinander spielen mussten. Ah, ja. Und sich gegenseitig rausdatschen. Und im Finale war es dann genau gleich wie letztes Jahr, wo man gegen die gleiche Mannschaft gespielt hat. Aber ja, halt Spielplatz Regen verloren hast, statt gewonnen. Aber, okay. Aber dafür, Wir sind aber doch so weit gekommen. Ja, das schon. Also eigentlich ist es mal Zeit für nicht schwedisch. Aber das ist aber jetzt nur so, also der Unterton hat so impliziert, dass das irgendwie nicht gutiert irgendwie worden ist. Also es wird besser. Am Anfang von 3 Jahren, als das erste Mal war, war es ein bisschen, einfach das Gefühl ist komisch gewesen. Mhm. Du fühlst dich auch nicht willkommen. Ehrlich? Es ist wie so, was mache ich jetzt da, die anderen, weißt du, so fremde Leute hier bei uns im Turnier. So ja. Aber es ist besser geworden schon. Ja. Also vor 3 Jahren, vielleicht sind wir einfach auch blöde sicher, weißt du, wir sind auch immer besoffen eigentlich. Und, Das ist der Mist. Aber dort ist es noch schlimmer. Also die Schweden sind viel schlimmer. Ja. Also die sind sturzbetrunken schon am Nachmittag. Ja. Die können nicht mehr stehen. Und jetzt hat es auch, das wird jetzt geheißen, bitte trinken doch keinen Alkohol während dem Turnier. Ja. Bitte, also nichts ist verboten. Und zur Nacht kommt die Polizei beritten und kontrolliert alle. Das ist das einzige Fest, das die Jugendlichen haben dort, weißt du, einmal im Jahr. Von diesen scheiß Dörfern dort. Das heisst, die alle auch sturzbetrunken, die Jugendlichen, können dann nachher saufen, machen Lärm und die Polizei kommt. Du darfst erst mit 20 saufen in Schweden. Hat es aufgenommen? Ja, ja, nicht nur weiter. Eben, du darfst erst mit 20 und dann Polizei schaut. Und wenn du 20 bist, musst du die. Also, du hast auch Konsumverbot. Ja. Nicht einfach nur Verkaufsverbot. Oh. Wir müssen sie ausleeren und sagen, ich habe junge Leute dort. Also, vor allem so. Okay, aber jetzt, aber gleich, also, zu mir das Bild machen. Also, das ist. Coup, das ist ja schon, also das ist so eine skandinavische Geschichte. Ja, ja. Das ist dort so irgendwie. Es sind eben scheinbar von dieser Insel dort erfunden worden, wegen dem ist die EM. Die WM. Ah, okay. Gut. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, das ist unglaublich. Und mein Hirn irgendwie ist so wirklich so ein bisschen Halbmast. Halbmast? Hirn auf Halbmast, kann man das sagen? Ich glaube, das Hirn nicht. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ist halb tot sozusagen. Also, nein, ja, Halbmast ist... machst du eigentlich zu fahren, wenn jemand schon gestorben ist. Aber ja, genau. Das Hirn auf Halbmast. Was es genau heisst, ja, ist jetzt noch nicht, aber es tut gut. Ja. Also, aber das ist genau das, was ich fragen. Also, aber das ist schon, die mitmachen, das sind auch Ältere und auch, also es ist nicht jetzt einfach nur jetzt eben irgendwie Jugendliche. Ja, ja, nein, dort spielt es eigentlich von jung bis alt. Ja, und die gewinnen fast immer, die kommen auch von dieser Insel selber und spielen. Ja. Und die Familienväter bis 40. Ja, okay. Also, ja. Die spielen auch schon Zeit. Ja. Und dann sind ihr viert worden. Wir sind viert worden. Ja. Und gewinnt man dann etwas, wenn man viert wird? Wenn man viert wird, gewinnt man handgraviertes Schnapsgläschen mit WM. Aber wenn man dritten Platz hast du Medaille und, Geld. Auch nicht viel. Also, dritter Platz war irgendwie 200-300 Stutz. Alle 6. Ja. Da bist du eine 6. Mannschaft mit 3. Okay. Und am ersten Platz ist für die Mannschaft etwa 2000 Stutz. Ja. Okay. Also, wegen Geld machst du es definitiv nicht. Und wie lange sind ihr da gewesen? Wir gehen gerade eine Woche. Okay. Um uns ein bisschen akklimatisieren. Ja. Es ist einfach auch. Sie haben ein anderes Coup-Format als wir. Okay. Wenn wir vielleicht schnell irgendwie kurz erklären, wie das Coup überhaupt ist. Coup muss man spielen, das kann man nicht. Das ist, also ich weiß ja auch, wie es geht, aber ich weiß, es gibt so Holzklötze, so viereckige. Man schmeißt gegenseitig zwei Mannschaften, hast du 5 Wächter auf der Grundlinie und dann hast du Wurfstab, 6 Stück. Und dann tust du auch das deine Team-Members aufteilen, die 6 Wurfstecken. Aha. Und dann musst du halt abschießen. Aber das ist alles, oder was? Nein, es ist schon kompliziert, aber man kann es auch nicht erklären. Man kann es nicht erklären, okay. Es ist so einfach, dass man es einfach muss einmal spielen muss. Aber gibt es nicht irgendwie klar. Auch noch so einen König oder so? Doch, oder? Der König, das ist eine schwarze Kugel. Du musst am Schluss musst du den König umwerfen, dann ist gewonnen. Und in Basel machst du das zwischen den Beinen durch und umgekehrt. Das ist die Basel-Regel und die hat sich in der Schweiz eigentlich durchgesetzt. Ah, okay. Das ist von vorne. Ja. Was zeigt. Das ist einfach mal etwas mehr zu meinen. Okay, wie lange geht so ein Spiel? Zwischen eine halbe Minute und unendlich. Ah, ehrlich? Aber im Schnitt kannst du mir sagen, vier Stunden, eine halbe Stunde. Ah, okay. Sicher hast du gerade ein Spiel von einer Stunde länger. Das ist lang. Ja, okay. Aber das gibt es immer wieder. Also, aber du bist nicht der Schwede gewesen? Nein, okay. Aber das kann man schon sagen, das haben wir da so zu Basel so angefangen. Also Basel und Baden sind so die Hochburgen. Ja. Und der Aljoscha, ich glaube, du kennst schon gar nicht, den Kollegen, der war schon Schwede und hat das zurückgebracht von dort. Ah. Und sind in Basel auch schon andere Leute, die es auch schon gespielt haben. Also wir haben bei denen jetzt Turnier, die wir jetzt organisieren, im Schützenmatt, der Schurschott. Das haben wir übernommen jetzt nach 7 Jahren von der ersten Generation von Coupe-Spielern in Basel. Ja. Und jetzt haben wir das übernommen, die Organisation. Okay. Interessant, ja, vielleicht. Es ist wirklich halt niedlich, du bist Samstagnachmittag halt einfach um 10 Uhr, wenn es geht wie gutem Wetter, am Coupe-Spielen und zuhören. Aber macht man dann irgendwie dann auch irgendwie ein Turnier, oder ist das dann einfach irgendwie so wie beim Billard, so Challenge, also das heisst, irgendwie die gewinnen, die sind dann einfach immer drin und die Nächsten kommen dann und dann die herausfordern bis... Nein, es ist schon turniermäßig, es ist meistens ein Gruppenspiel, aber es gibt verschiedene Modi. Okay. Und es gibt auch Rangliste in der Schweiz, also es gibt dann auch... Es gibt Einzelturnier 1 und sonst nochmal das 3. Gibt es denn auch irgendwie schon eine Schweizer Kupfvereinigung oder so? Ja, oder? Nicht offiziell. Nicht, also okay. In Murten hat es immer die Schweizer Meisterschaften im Juni. Aber das Jahr das erste Mal nicht, weil sie den Platz nicht bekommen. Ja. Zu viel Lärm am Ufer vom See. Dort. Nein, ehrlich, unglaublich. Also nicht einfach nur wegen Kupfvereinigung, sondern einfach allgemein. Ja. Das haben jetzt Belegungsplan nicht mehr. Aber ich glaube, bei denen ist schon langsam die Luft raus. Ich glaube, das ist jetzt 10 Jahre organisiert und jetzt langsam. Ach doch, schon, okay. Ja. Aber es gibt auch eine Art Meisterschaft sozusagen, wo du im Internet kannst und deinen Gegner supporten und dann gegeneinander spielen. Cool, okay, nächstes Sommer komme ich auch mal Schützenmatt sind wir. Ja, ist sehr schön. Sehr schöner Park. Ja. Das ist sowieso super. Nein, gerade die Parks, das ist Park Luzern, so ein Mangel. Wir haben kaum Parks. In Zürich hast du keinen Park. Nein, in Zürich auch nicht. Ja. Es ist auch keine Plätze in Zürich. Nein, es gibt nur einen WC-Platz. Auf der Landewiese? Ja, aber das ist nicht zentral. Nein, das stimmt. Ja. Also es ist schon schön dort. Schon, und am See ist auch easy, aber ehrlich gesagt wirklich so. Ja gut, im Ding, chinesischer Garten. Aber das ist auch nicht so zentral. Ja doch, das ist ja mal recht zentral. Stimmt, das ist eher. Aber who cares about Zürich? Das finde ich auch. Die gehen wir auch nachts so zum Arbeiten und so. Das sind zwei Päckchen, In Basel hast du die am Laufmeter. Ja, das kann aber schon wieder. Ein bisschen okay. Ja, das stimmt. Ja. Schön, Schweden. Gut, Kup, komme ich nächsten Sommer mal vorbei. In Luzern gibt es ein Hort, gibt es ein Turnier. Ah, okay. Dort in der Badi. Jetzt sind Badi dort in Hort. Kakel, Kup, Luzern. Sehr schöner Name, sehr schön. Es gibt sicher aber 15 Turniere in der Schweiz. Also in Schweden gibt es 3. Ah, ehrlich? Also in der Schweiz ist es populärer eigentlich als in Schweden. Ah, ja. Aber ich finde das nicht so cool irgendwie. Die wissen das gar nicht. Das ist denen scheiße. Die finden das nicht geil. Die gucken wieder mal, die schwätzen nicht. Also jetzt müssen wir gleich nicht auf das. Also, das ist mega schwer. Schräg, weißt du, also jetzt, wie viele sind die jetzt dort drauf? Also in Schweden spielst du mit 16 Mannschaften, das heisst, du bist 16 Team. Aber wir sind 5 Schweizer Mannschaften, das heisst 30 Schweizer. Ja. Wo halt einfach schon mal, dann Ferien machen. Ja. Mit allen Konsequenzen. Aber da ist man wirklich, also, und die finden zwar irgendwie, ist noch nett, dass er kommt, dann zahlt man auch in die Startgebühr, nehme ich an. Nein, das hast du genau gleich viel. Nein, aber... Das hast du genau gleich viel. Aber alle zahlen, also, aber ich zahle die Startgebühr, ja. Also wie alle anderen auch, oder? Also das heisst, es sind 5 Teams, die nochmal Startgebühr zahlen, das ist ja gut. Aber dann finden die das nicht irgendwie wahnsinnig amazing und fantastic, wie die Amis. Ich kann nicht schwätzen. Du lernst nur, wenn du Schweden kennenlernst, dann lernst du vom Festland kennen. Es gibt jetzt ein paar, können wir schon, aber meistens musst du mit ihnen spazieren und so. Und dann, Das ist völlig schräg, ich check das auch nicht. Weißt du, man kommst 2000 Kilometer aus der scheiß Schweiz, kommst du da rauf. Vor allem auf dieser Insel ist es wirklich. Das ist halt so die Ferieninsel von Schweden und ich glaube, die haben schon genug von diesen scheiß Schweden. Okay. Im Westland. Da haben noch mehr andere, die sie gar nicht, noch nicht mal richtig verstehen. Aber das Geile ist, finde ich, in Schweden sagst du Nein, wie in Bern, oder? Ja. Oder Nein, sagst du, und auf dieser Insel sagst du Nein. Wie in Basel hast du gesagt, nein, das ist richtig geil. Sehr schön. Das ist die grösste Zement- oder Portland-Zementfabrik von der Europa jetzt auf der Insel. Das ist mega geil. Das ist aber mehr so ein Szenenalltag unter den Nicht-Schweden. So. Ja, voll. Das ist von wo kommen die so? Schweiz, Deutschland? Deutschland, Belgien. Ja. Deutschland vor allem. Mhm. Deutschland sind recht gute Teams. Ja. Ist aber auch auf Basel von zu uns. Ja. Und mit denen weißt du, mit den Kontakten und so, dann reise ich ja gerne mal. Ja. Ist noch easy. Halt. Also das heisst eben, das ist genau die kennt man dann auch und dann sieht man sich und so. Voll. Ja. Das macht auch viel aus, dass du mit den Team schon einfach kennen und es ist lustig. Alle außer die Schweden. Die kommen ja nie irgendwann mal an. Aber es ist wirklich viel. Okay. In der Schweiz und Deutschland ist eigentlich am meisten Turnier. Ja. Sehr schön. Cool, gut. Dann kann man sich auch, glaube ich, es gibt sicher auf YouTube schöne Videos, die man anschauen kann, wie das geht und so. Wir haben einen Zeitraffer auf unserer Homepage vom Turnier, ist echt geil. Okay. Und einer von uns hat einmal... Wie ist denn eure Homepage? Tschurschott.ch. Tschurschott.ch. Ich werde das aufschreiben. Ich werde das auch merken. Ja. Und dann haben auch meine Kollegen, die auch mit mir das Turnier organisieren, sind dort auch recht aktiv und schreiben immer Berichte und so. Ja. Du bist auch Journalist, das ja. Sehr schön, ich meine eben, es gibt tausend Möglichkeiten für eine interessante Freizeitgestaltung. Die einen den Club spielen, die anderen machen irgendwie Podcasts und so, oder irgendwelche komischen Roboter zusammenlegen. Okay. Also, keine Ahnung. Ach, ist das schön. Ja gut, Philipp, du bist in den USA, erst der Letzte, oder? Du bist ja erst zurückgekommen. Ja, ja. Hast du das richtig mitbekommen? Ich bin ja schon wieder 2 Wochen da. Ja. Aber ich war nur eine Woche. Gewesen. Du bist für eine Woche in den USA. Drei Tage, oder? Ursprünglich war es für 3 Tage. Ah, ja. Aber dann habe ich gefunden, ich mache noch ein bisschen Ferien dahinter. Ist das Tage. Ist irgendwie eine spezielle Gelegenheit gewesen? Ja, es ist eine Konferenz, oder? Ja, es ist so Open Frameworks Entwicklungs Treffen gesehen. Okay. Open Frameworks ist so das Toolkit, das ich halt für alles benutze. Ja. C++ Toolkit. C++, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja, da ist ein halber Computer mitgemacht. Ja. Und das ist wo gewesen? In Maine. In Maine. Ich, bin ja, ich muss ja vielleicht schon sagen, ich meine, ich bin ja dort, ich bin weder in Schweden hier gewesen, noch in den USA. Horror. Ich und Reisen, das ist eine Geschichte für sich. Sagen wir immer, ja, jetzt muss der mehr und so. Und, aber, ja, ich reise auch nicht gerne. Also, ich reise auch schon, bis ich dann mit ihm bin, ist gut. Aber so die ganze Planung, sich zu entscheiden, ich gehe dann irgendwie für 3 Wochen in die USA. Das ist ja das Problem. Das ist so ein Problem. Also zum Beispiel bei mir ist es so ein bisschen eine Anmerkung im Moment der Fall, dass ich das ganze Jahr irgendwie nie eine Ferien genommen habe. Ausser ich habe irgendwie so die Brücke gemacht und habe Tage nach Pfingsten und nach Ostern irgendwie frei gehabt. Da habe ich doch noch ein bisschen... Aber das ist auch nicht richtig. Und ich habe wirklich, es ist fast noch schwierig geworden im Moment, das Geschäft, wo ich arbeite, dass ich doch noch irgendwie noch meine Ferien kann nehmen kann. Jetzt habe ich doch noch 3 Wochen im März. Aber es ist mir wirklich so ein bisschen... So, wenn die amigs kommen, Anfangs Jahr oder Ende Jahr, du müsstest dann noch die Ferien eingeben nächstes Jahr. Ich muss so, wow, hallo? Ferien eingeben nächstes Jahr? Weißt du, ich will Ferien wollen oder brauchen. Also, aber du willst keine Ferien machen. Aber du hast ja genau. Ja. Doch, ein bisschen schon. Ja gut, das ist ja aber auch nicht. Das ist, Tag. Ja. Ja, okay, jedenfalls. Aber Maine, das ist ja so, das ist Ostküste, Nordostküste. Ja, stelle ich mir sehr schön vor. Also ich, respektive mein Bild von Maine ist sehr schön. Ja, es ist ein bisschen wie Jura. Ja, okay. So vom, wir sind in so einer Cabin in the Woods gesehen. Mm. So, Stephen King wohnt dort ja gerade um den Ecken. Mhm. So sieht es dort auch so aus. Ja. Also es hat jeder so sein Holzhütchen gehabt, irgendwo im Wald und der Wald hat wirklich ausgesehen wie im Jura, so Tannenwald mit dem schönen, dem weichen Tannenmoosboden. Ah, sehr schön gewesen. Traumhaft. Dann haben wir den ganzen Code von Open Frameworks ausgedruckt, sind draussen in die Sonne gesessen mit dem ausgedruckten Papi-Code. Wie viele Seiten sind das gewesen? Wie viel weiß ich nicht, aber es ist so ein 5 cm, 4 cm Papierstapel gewesen. Und dann haben wir den aufgeteilt. Nein, jetzt aber sorry, also jetzt muss ich mir das tatsächlich so vorstellen, dass sie irgendwie ein harter Nerds irgendwie. Und die drucken sich den Code, wieso drucken man sich den Code aus? Also wie ist das? Ich habe einen gefunden, das können wir machen. Und dann haben wir das gemacht. Das ist noch anders. Nein, das ist noch lustig. Also du bist so... Hast du also ein bisschen zu zweit einmal gegeben, das Blatt Papier und von schau mal hier, das. Wie ist das mit dem? Okay. Und dann hast du eben draußen auf dem Balkon sitzen und ist mal etwas anderes gesehen. So auf der Veranda, auf der. Ja. Ah, wie heisst das so schön? Porch. Porch, genau, das stimmt. Porch hatte ich heute. Ja, genau. Also, das finde ich aber irgendetwas recht Geiles. Porch, super. Porch ist super. Ja, so eine Vorstellung, so irgendwie, so ein paar Häuschen und alle haben so ihre Veranda überdacht und dann kannst du wieder draußen hängen und dann gehst du mal zu den Nachbarn oder so. Schon. Ich wünsche mir auch in der Stadt mehr Porches. Ja. So vom Haus grillen. Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen... Wir machen es ja auch ohne Porches für uns. Ja. Letzten Sommer haben wir ehrlich? Für uns vor dem Fenster gegrillt. Das ist eigentlich... Ja, müssen wir, da bin ich viel zu scheuch, glaube ich, für so Zeug. Ich bin eigentlich auch, das sieht man auch zum Zähnen immer wieder, das sind ja meistens eher so irgendwelche Migranten. Jetzt haben wir auch noch Besuch. Irgendwo Besuch. Können wir Besuch? Möchtest du auch noch mitreden? Du musst jetzt aber irgendwie noch eineinhalb Stunden hier bleiben. Nein, ich habe doch. Gehst du wieder? Ich habe nicht zu allem eine Meinung. Nicht? Wir haben auch nicht zu allem eine Meinung. Ja, Meinung später ist es schwierig, oben tschüss. So, also warten wir auch wieder. Das ist halt so, mit dem muss man rechnen. Das ist und das bildlich darstellen, wir sitzen im Kaffeehammer vorne und man kann halt einfach Türen aufmachen und reinkommen, wenn man denkt, sie sind offen. Genau. Und wir haben gesehen, dass du so grosse Schaufenster hast, schon schön. Genau. Ich muss sagen, das ist aber noch lustig, ich habe mir eigentlich am Anfang, wo ich mir überlegt habe, also mit Podcast bla bla, eben, das habe ich letztes Mal gesagt, dass ihr eigentlich so sowieso das oberste auf meiner Liste gestanden sind, da habe ich mir überlegt, das könnte man eigentlich im Hammer machen, wir könnten mal Hammer Talk sagen. So, aber nur das so. Haben wir auch schon überlegt? Jedenfalls, also wir sind jetzt, ja nein, das ist einfach, das ist, man muss ja nicht über das Hammer reden, es findet einfach da statt. Ja eben, trotzdem, wie spannend das ist. Für die Leute, die dann da sind. Ah, du meinst, dass Leute irgendwie müssen zuhören? Ja. So live? Aha. Ja, ich habe mir ja überlegt, eigentlich so... Nein, weißt, ohne Publikum? Nein, auch mit, aber so eine andere Geschichte, so eine Musikvideodiskussions, also respektive, man schaut Musikvideos, ich und der Pascal streiten uns, ob das gut ist oder nicht, und die Leute müssen zuhören. So. Habe ich mir mal überlegt, dass wir das eigentlich hier da machen könnten. Unterhaltsam. Weil ich mich mit dem Pascal immer sehr gerne ausstreite. So. Das ist sowieso einer von meinen Lieblingsstreitfreunden. Wir haben uns ja extrem gerne, aber wir streiten da sehr häufig miteinander. Wenn wir uns umstreiten. Genau, ja. Und weil wir uns doch auch schon ein paar Jahre kennen, können wir uns auch relativ ehrlich sagen, was wir voneinander halten. In gewissen Sachen. Aber ist egal, in der Fall sind ihr da zu Main gehockt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind ihr dort noch? Ja, das waren immer 10, glaube ich. Okay. Also, es war so auf Einladung. Und ja. Das heisst, es ist also wirklich so, richtig so. Also, da muss man jetzt vielleicht schon sagen, das ist so sehr eine militäre Veranstaltung. Das war sehr militär. Wir sind die ganze Zeit versnappt da. Hummer gegessen. Ich habe noch nie einen Hummer gegessen. Ich auch nicht. Ist das geil? Ist schon noch geil. Ja. Schwierig, so zum Auseinandernehmen. Ja, du musst es aufbrechen. Ja, okay. Loco. Nein, aber dann sind wir dort oben gesessen. Dann haben wir noch den Code irgendwann mal so ausbreitet und dann hat sich noch ein drin gewälzt. Also, es ist sehr. Also, aber das sind wie? Also, wo sind denn die Leute alle gewesen? Sicher aber Amerikaner, nehme ich jetzt mal. Ja, vorwiegend Amerikaner. Dann hat es einen Neuseeländer gehabt, der aber mittlerweile in Wien wohnt. Ganz interessant, irgendwie ein Holländer, der aber jetzt in den USA wohnt. Aha. Ein Australier ist sogar extra gekommen. Der hat richtig lang gehabt, um dort hinzukommen. Ja, aber alles, ich bin der einzige nicht native Englischsprechende gesehen. Es sind eigentlich alle aus dem Englisch sprechende Raum. Nee. Immerhin ein halber Name. Okay. Genau. Der halbe Name ist schon. Nee. Aber gut, dort habe ich mich dann schon nicht mehr so richtig so extrem amerikanisch nenne gefühlt zum Teil. Das ist schon einmal ein. Aber das sind ja das, der, also auf der Sicht, das sind wirklich. Nein, weißt du was? Anders angefangen. Also das Open Frame, also das C++, wann ist denn das entwickelt worden?

Fisch. Nein, aber und ja, Biber ist auch kein Fleisch. Und weil der Biber im Wasser lebt. Eben, genau, ja, genau, die, das habe ich ja, genau. Auch die Gänse. Haben wir es von dem letzten Mal gehabt? Zwei Gebäude. Oh, das mit dem Biber, genau, ja, das habe ich gemeint. Und auch Ämter und Gänse, die im Wasser leben, ja, ja, genau, ja. Das haben sie vor allem gesagt, dass sie sich selber den Bauch vollschlagen. Also nicht logisch, ja, gar nicht, es ist vom Gang sicher. Nein, ja, das ganze Biber ist fast ausgestorben. Nein, nein, Biberschwänze sterben leider nie aus. Biberschwänze? Hä? Hast du was Biberschwänze? Nein. Ich auch nicht. Hängebrüste. Ah, ehrlich? Das sind Biberschwänze. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Absolut treffend. Wieder was gelernt. Unglaublich. Wir sind wirklich Bildungspodcast. Ja, Deluxe. Sonnengleiche, okay, interessant. Sehr biblisch. Okay. Das ist sehr vorstellbar. Nein, also ich muss ehrlich sagen, also ich werde mir auch die Wahlen. Ich habe mir übrigens überlegt, ob wir echt einen Live-Podcast machen am 6. November. Von den Wahlen? Von den Wahlen. Es könnte aber ein bisschen schwierig werden, weil das ist glaube ich ein ordinärer Dienstag. Es ist ein Dienstag, aber um welche Zeit? Ja, in der Nacht auch. Ja, ich arbeite bis um 10. Ich muss am nächsten Tag arbeiten. Ist mir egal. Ich habe frei. Ehrlich, hast du frei? Du müsstest das vielleicht gleich noch. Wäre noch eine Idee. Ich mag mich erinnern, ich habe vor 12 Jahren. War das mal vor 4 Jahren ist der Obama gewählt worden. Mhm, zweimal Bush. Mhm. Zweimal Bush. Ja, ja, ja, vor 12 Jahren war ja die Geschichte in Florida, genau. Ja, ja, genau, ja. Mit der Wahl. Genau, dort habe ich nämlich in einem Hotel gearbeitet, zu Luzern, als Nachtportier, und habe mir dort die ganze Nacht natürlich online die Wahlen mitverfolgt. Das war recht online? Spannend. Online? Hat es denn schon gegeben? Vor 12 Jahren hat es Internet. Es hat denn schon Internet gegeben? Ja, ja, vor 12 Jahren hat es Internet schon gegeben. Aber es ist immer dann hast du einfach einen Artikel gelesen. Ja, ich glaube, das ist wirklich. Nein, es ist nicht. Es ist schon nicht irgendwie so videomäßig. Es ist einfach so halt News-Tick. Ja, Text. Ja, ich weiß es nicht mehr. Fall. Also, ich glaube, es ist wirklich mit der News-Seite gewesen. Ja, irgendwie. Nein, irgendwie so. Aber, ich weiss. Ich bin dann. Oder kurz zur Farbe. Ja, ich bin dann kurz zur Farbe, wir sind in den USA. Das weiss ich noch. Wir haben so viele Leute getroffen, die es nicht haben können einsehen, dass jetzt der Bush-Präsident ist. Ja. Nein, es ist immer noch rätselhaft, ehrlich gesagt. Nein, es ist nicht rätselhaft. Er hat ja viel Geld in den Firmen. Nein. Und das ist jetzt seine Wahlkampfunterstützer eingebracht. Also. Ja, die haben das geschickt gemacht. So. Alle miteinander. So. Ja, aber lassen wir das. Gut. Die Wahlen. Aber Philipp, ich bin enttäuscht. Ich habe wirklich gemeint, dass du wenigstens. Ich bin auch enttäuscht. Aber in der Schweiz und so gehst du wählen und abstimmen. Wo wir jetzt natürlich eine super Überleitung zum nächsten Thema, nämlich kommen wir nämlich zur Lokalpolitik. Ja. Fuck, freies unteres Kleinbasel, Christian. Freistaat unteres Kleinbasel. Freistaat unteres Kleinbasel. Es ist, stehen Wahlen an, gell? Ja, am 28. Oktober. Boah. Okay. Immer noch kein Wahlkampf? Doch. Wir sind jetzt 3 auf der Liste. Ja. Der Timon noch, gell? Timon und der Sammy von der Carambola-Sparte. Ja. Und jetzt machen wir Broschüre und die gehen wir die in die Briefkasten. Ja. Ganz einfach. Und jetzt, also ich bin immer wieder Interviewanfrage. Ich bin zum Südpreis bin ich gewesen. Muss auch mal arbeiten. Ja. Was ist das? Ah, das ist Gassenzeitung, oder? Ah, 20 Minuten. Und da ist die Landschaft. Okay. Also, das Patrimonium auch Interviews. Aber ja. Aufgrund von dem ist das der Südpreis. Nein, das war nicht der Südpreis-Artikel, den ich irgendwie gesehen auf Facebook, wo du vorgestellt bist, so mit all den anderen zwei Exoten. Nein, das war 20 Minuten. Das war 20 Minuten. Jetzt habe ich ja, nein, das machen wir den Link, den schlagen wir nachher zum Maskott. Zuerst müssen wir jetzt das gleich noch schnell noch abarbeiten. Also das sind jetzt dritte auf der Liste. Die Wahlen finden statt und ihr habt euch gleich jetzt entschieden, obwohl du letztes Mal noch gesehen hast, dass du eigentlich gar nie einen Wahlkampf so gemacht hast. So eine Homepage und so ein Smart-Vote-Profil. Das ist einfach noch wichtig, dass man da schauen. Aber ich meine, hast du auch wirklich so, irgendwie so ein Strassenfest geplant, irgendwie an der Feldbergstrasse? Oder? Es gibt eine Wahlparty am Tag vorher hier. Es gibt eine Wahlparty, ja. Okay. Wann ist die, wenn? 27. Oktober. 27. Oktober, das ist ein Samstag. Das ist ein Samstag, ja. Und dann ist eigentlich vor, zum Abbleiben abstimmen, weil du musst ja ein bisschen... Ah gut, nein, wir können am Sonntag... Wir können auch an Turnen gehen, das kann man, das habe ich... Ja, am Mittwoch musst du das Zeug reinschmeißen. So, 50 besoffene Partygäste gehen zu Urnen am Sonntag drauf abend. Das wäre... Völlig fertig. Das wäre doch interessant. Jetzt gerade schnell nachschauen, 27. Oktober, da habe ich Ferien. Da habe ich Ferien. Ja, und das ist ja, das ist ja der September. Nein, am 27. Mai habe ich tatsächlich Ferien. 27. Oktober, ja. Das könnte unter Umständen. Nein, da bin ich eben gerade weg. Ah, ja. Ich mache aber noch Ferien. Ich mache noch Ferienpläne. Nein, ich kiffe nicht. Meine Ferienpläne sind nämlich so, dass ich mir überlegt habe, ich brauche einfach vor allem einen Tapetenwechsel, meine Ruhe. Und ich wollte einfach schlafen, essen, lesen und vielleicht einen Film schauen. Und wieso muss man da irgendwie weit reisen und viel Geld ausgeben? Jetzt bin ich irgendwie dran, irgendwie ein Ferienhäuschen in der Schweiz zu suchen. Habe Zeug gesehen im Händlebuch, auch Kanton Luzern. Das heißt, bist in einer Stunde. Ah, du hast eins? Also, ah, ehrlich? Weiß. Wo? Also, du auch? Also meine Mutter. Wo ist dein wo? Im Wallis. Im Wallis? Ja, Wallis. Ja, im französischen Wallis, fast im Goms, aber auch Wallis. Okay. Tun wir nachher. Ja. Ist das, besteht da die Möglichkeit, das zu verdienen und so? Das kannst du schon. Sehr gut. Wunderbar, mein Problem gelöst. Im Wallis habe ich eigentlich nicht unbedingt wählen, aber wenn man so hohe Steuerrechnungen bekommen hat, dann muss man ein bisschen sparen. Strom ist nicht. Also Generator. Egal, ja. Film schauen ist einfach. Ich muss einfach können. Es ist nicht mehr. Ich kann... Es ist sehr abgelegen, es ist sehr ruhig. Ehrlich? Bei ihm wärst du nicht mehr Dörfli. Also. Einkaufsmöglichkeiten, wie weit? Mit dem Auto, 40 Stunden. Oh, nein, ohne Auto. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Nicht, okay. Aber schon, nimm es auf. Okay, wir tun das noch. Wir sind völlig am Abschweifen hier. Meine Ferienpläne interessieren wirklich jetzt niemand. Wenn die nachher spektakulär sind, kann man im nächsten Podcast über die Ferien im Wallis berichten. Wie du dann fast vom Bär aufgefressen worden bist. Genau, oder vom Wolf angefallen. Oder ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem durchgeknallten Walliser verschossen wird, ist höher, als dass man von einem Wolf oder einem Bär zerfetzt wird. Was hat der Freistaat unter das Kleinbasel für eine Haltung zum Wolf, wenn ihr da irgendwie überhaupt... Ist da nicht so das Thema? Wir sind da weder bei dir noch bei den Menschen sind wir da für eine Begrenzung von der Einwanderung. Ja, okay. Also Das hat der März zu regeln. Ein märkverzehrendes Gewehr oder andere Einreisehemmnisse. Ja. Jetzt aber gleich noch eine Frage. Jetzt Freistaat unter das Kleinbasel. Ich meine, ganz unproblematisch ist das ja nicht. Da könnte man ja auch relativ schnell so ein bisschen in die Rechtecke gedrängt werden. Hast du da schon dementsprechend irgendwie Reaktionen gehabt von Leuten, die das Gefühl haben, das ist ja fast schon ein bisschen... Nicht direkt, aber es gibt nach der Wahl immer so eine Auswertung. Mit dem Nationalrat habe ich auch ein paar Stimmen von der SVP gewählt. Aber du meinst, wo sie das irgendwie nicht so verstanden haben? Wo die SVP die Stimmen geschmissen haben, aber denen noch mehr drauf geschrieben haben. Ja, das habe ich auch übrigens auch mal. Aber doch, es gibt schon. Ich meine, die Rechten weiss ja immer, am liebsten würden sie aus jedem Zimmer fast ein eigenes Land machen. Ja. Oder wenigstens um ihren Garten, also was sie innerhalb ihrem Garten hat, ist, dann habe ich sicher da. Weil Leute das nicht so gleich verstehen wie ich. Ja, irgendwie musst du ja an ihre Stimmen kommen. Aber du, wenn die mich wählen, dann dürfen sie mich schon wählen. Das weißt du nicht mehr, oder? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Nein, die dürfen auch differenziertere Meinung haben. Aha, es ist einfach nur die SAP-Liste. Das stimmt. Und ich bin nicht prinzipiell für ein Land oder für eine Region, wo dann die SVP wieder rausmiesen. Obwohl wir gehört haben, dass es der Fall ist. Ja, das stimmt. Aber das läuft und da sind wir auf Kurs und... Ja, auf Kurs, keine Ahnung, mal schauen. Prognose gibt es, oder? Ein Sitz wäre gut. Ja. Aber, und es könnte auch drinnen liegen. Ja. Braucht 2000 Stimmen. Das ist ja durchaus machbar. Ich habe 901 gemacht jetzt im Nationalrat. Krass. Von dem her. Und jetzt sind wir... Also, aber warte mal, aber das heisst, wir sind jetzt dritte, also das sind... Ja, das ist Listenstimmen und Parteistimmen. Ja, genau, ja. Und also. Also nein, Personenstimmen. Also, ja, genau, ja. Das heisst, es wird zuerst mal auszählen, wie viele Liststimmen du hast, und dann wird geschaut, wie viele Sitze du dazu gut hast, und dann wird geschaut, wie viele Wähler also der beste gewählt. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und das ist für alle, die zuhören, das ist das Stadtparlament von. Also in Basel gibt es ja nur ein Parlament, also es gibt ja kein kommunales Parlament. Das wäre ja ein bisschen bescheuert. Basel-Stadt, also ist einfach ein Parlament. Und Riechen hat ein eigenes Parlament nochmal, aber die sind auch im Kantonsparlament, also im Grossrat. Basel besteht aus drei Gemeinden, oder? Basel, genau. Riechen und Bettigen. Ja. Bettigen ist so klein, eigentlich hat es schon, und es wird aufgeteilt in verschiedene Wahlkreise nach Anzahl der Leute, die dort wohnen, die dort abstimmen. Und in Bettigen hast du prinzipiell einen Sitz, weil die müssen einfach einen Sitz haben. Ja. Auch wenn es eigentlich 10 Leute wären für einen Sitz, die haben einfach einen Sitz. Ja. Und Riechen hat etwa 20 anteilmäßig und dann haben die drei Grossbasler, also zwei Grossbasler und ein Kleinbasler im Wahlkreis, haben auch nochmal etwa 70, 72 Sitz. Ja. Die sind ziemlich gleich gross. Ja, aber Stadt und Kanton ist da. Also aber da halt ja, das ist Stadtentscheid, also Kantonsentscheid, das ist eine Stadtentscheid. Ja. Das ist auch wirklich, also das ist ganz selten so, dass es etwas nicht betrifft. Ja. Ja. Und das wäre geil, dann wäre ich Berufspolitiker, weil es geht ja auch einen Lohn. Ah, okay. Und hast einmal in der Woche mit, du hast eine Sitzung. Also hast du eine grosse Sitzung. Wollen wir ja jetzt die letzten ein, zwei Wochen ja, können erfahren, wenn man sich vor allem irgendwie so Tagesanzeigermedien hineingezogen hat, dass es ja durchaus schwierig ist als Parlamentarier, ich rede vom Fall Mörgeli, auf der einen Seite die parlamentarischen Pflichten nachkommen und gleichzeitig auch noch die beruflichen Pflichten. Das ist übrigens jetzt, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt über die ganze Debatte. Das ist ja so, also, ich finde eigentlich, man kann ja wirklich darüber diskutieren, ob das möglich ist, Nationalrat zu sein und nebendran gleichzeitig ein 80% Pensum zu haben, jetzt im Fall Mörgeli an der Uni. Also so, ich meine, es ist schon noch tough. Also. Das gehe ich schon, denke ich mal. Aber er macht sicher einiges mehr für die Partei, als er wahrscheinlich für die Uni macht. Ja, ja. Und dann musst du sagen, sorry, du musst 80% Pensum, wieso machst du es noch kleiner? Ja. Yeah. Wie er sonst offensichtlich seine Arbeit nicht mehr machen yeah. Und er hätte es nicht wählen können. Ja, aber das ist so das Thema, oder? Also, und ihr jetzt, also eins in der Woche wäre eine Sitzung, du bist aber sicher auch noch, gibt es auch Kommissionen oder so, oder? Aber Kommissionen kommt schon, wenn der zu einer Fraktion gehört. Ah. Eine Fraktion ist ab 4 oder 5. Ja. Fühlt man dann wahrscheinlich auch die linksgrüne Fraktion an. Ja, okay. Dort müsstest du aber, die müssen wie sagen, okay, du bist irgendwie politisch ein bisschen auf unserer Linie, wir nehmen dich in unsere Fraktion auf. Also, würde ich kann dich auch ausschliessen. Aber ja. Was soll man dich sagen, nein, okay. Ja, okay. Was haben wir, warte jetzt mal, was gibt es vergleichbare Fälle in der Schweiz, zum Beispiel beim Nationalrat? Sind nicht die Grünliberalen mal eine Zeit lang irgendwo. Sie sind schon Fraktionsstärke. Aber ich glaube, die haben sich irgendwo eben angeschlossen, um eben können. Ja, das gibt es nicht. Ja. Wenn du zu bist und keine Fraktion verspielst, kannst du dich eigentlich zusammenschliessen. CSP ist doch auch so eine. Oder ja, bei der CVP ja. Irgendwie angedeckt ja, genau. Ist oder so. Das, okay. Ja. Ja. Und es gibt auch dann so rechte Splitterparteien, die dann auch wieder SVP dabei sind. Oder ja, so, oder ja, ja. Je nachdem. Also ja. Okay. Das ist schon nötig. Und das würde eben, da kommst du natürlich irgendwie so. 1500 Soldaten, glaube ich. Im Moment? Mhm. Schon? Was? Mhm. Habe ich gemeint, wenn ich mal gehört. Also ich bin ja nicht ganz sicher. Das ist nicht 20% Job so. Ja. Was aber ein Tag in der Woche ist. Aber ja, aber das ist schon ein guter Lohn. Ja. 1500 ist ja recht, finde ich. Also ja, das finde ich auch, ja. Also ich finde sowieso, also ich meine, ich finde Politiker müssen sowieso viel besser bezahlt sein. Ja, also je nachdem. Aber auch nicht so gut.

auch ein bisschen Bewährungsprobe sein, ob es die linksalternative Szene oder ob es wirklich so der progressive Teil von der Stadt für einmal mal schafft, da wirklich die Wähler zu mobilisieren, dass sie auch wirklich gehen wählen. Also, ich bin gespannt, wie das rauskommt. Genau, das Problem. Also, haben wir letztes Mal bei der Wahl auch viele gesagt, dass sie fast nie überwählen, aber jetzt sind sie mal gegangen, wie sie mal bekannt haben. Das ist ja wirklich, also ich meine, das ist auch das ist eigentlich aber auch das Gute an so einer Aktion, wie du machst. Also, weil, sind wir ehrlich, das ist ja utopisch, irgendwie die Vorstellung, dass irgendwie Freistaat unter das kleine Basel sein Wahlprogramm je wird einmal können umsetzen. Also, in 100 Jahren. Ja, vielleicht. Ja. Wir leben dann alle nicht mehr, wenn es denn das überhaupt noch geht. Aber egal, aber wenn es schon nur darum geht, irgendwie eine gewisse Klientel dazu zu bringen, irgendwie an Wahlen teilzunehmen und vielleicht irgendwie eine gewisse Sensibilisierung für eben solche demokratische Prozesse können. Es muss dann auch klappen, dass man nicht frustriert ist. Kann man mal wählen, dann ist nicht auch gewählt worden, man nicht wählen. Ja, das kann natürlich auch sein. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja so jetzt interessant, aber das ist natürlich auch ein Thema für sich, zu sehen, was mit den Piraten in Deutschland passiert. Aber das lassen wir da mal auf der Seite. Gibt es jetzt Basel? Gibt es Basel nicht Piraten? Okay. Ja, kann ich die haben wir ja schon. Haben wir letztes Mal auch davon gehabt. Wir müssen unsere Kalenz einfach ein bisschen erhöhen. Da ist Vergesslichkeitsrate im Ganzen so krass. Zweite Vorkasse mit beiden und schauen wieder oben. Kater, aber zum Glück hat er irgendwie was anderes. Genau, ja. Irgendwie als Snacks oder so irgendwie. Ein paar Nüsse. Ich muss nachher übrigens ganz dringend etwas essen. Ja. Aber auch vorher gibt es nicht mehr, oder? Doch. Ah, gibt es nicht noch? Ja. Ich habe gemeint, als ich letztes Mal gesehen habe, dass der irgendwie ausgeräumt war. Ja, dann hat es gerade wieder gewechselt. Ah, okay. Das gibt es da oft. Okay. Ja, Essen sowieso. Essen, ja, es ist Herbst. Herbst. Philipp, vielen Dank für einen Wink. Ja, ist dein Ding schon leer drin? Ja. Die hat Philipp leer gegessen. Ich habe dich gewarnt, ich habe gesagt, ich esse jetzt gerade alle weg. Das ist aber extrem schnell gegangen, extrem schnell gegangen. An dieser Stelle kann man durchaus Werbung machen für Kambli, Brezeli, oder wie sind die angeschrieben? Brezeli. Das echte Emmentaler Brezeli. Es kommt doch noch etwas Gutes aus dem Emmental. Ja. Aus dem Emmental gibt es eigentlich noch gute Esswaren. Ja, voll. Ja. Ich höre einfach sonst nicht gut. In Bern habe ich... Trubschachen. Aber ich glaube, wenn wir es nicht von dem letzten... In Bern war ich Uhrenmarkt oder habe ich Landjäger gekauft? Ja, Landjäger. Aus dem Emmental. Aber ich hat ein bisschen zurechnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich nicht mehr, also seit es die schnelle Verbindung geht von Luzern auf Bern, fahrst du ja nicht mehr über Olten, sondern das Kriegstrasse, oder was war das gewesen, irgendwie, fährt man ja nicht mehr durchs Entlebuch. Also das können wir natürlich Auto nicht. Zug? Nein, Zug, natürlich. Ja, also machst du den Ja, genau. Ja. Seitdem fahre ich nicht mehr durchs Entlebuch und Emmental. Weil früher war das eigentlich ziemlich genau gleich schnell. Hast du direkt durchs Entlebuch und Emmental fahren, in 1:15 oder über Olten mit Umsteigen, 5 Minuten schneller. Und das aber seit jetzt wirklich seit Jahren nicht mehr durchgefahren. Aber das Emmental ist wirklich sehr schön. Also, das Entlebuch muss man meiden, aber das Emmental ist auch schön. Aber eben Essen, es ist Herbst, also ich muss ja auch sagen, das ist so eine Zeit, wo ich merke, dass mit irgendwie Vegetarier werden, das wird einfach schwierig, obwohl ich wirklich an der Stelle muss sagen, ich glaube schon, die Welt wäre eine bessere Welt, wenn wir bedeutend weniger Fleisch würde essen. Leider. Ist oder wirklich so. Besseres Fleisch. Also ja. Besseres dafür ein bisschen weniger und Fleisch, wo man weiss, wo es her ist. Ja. Genau, ja. Und das haben wir zum Glück. Nur so nichts, wo man angefahren hat und dann nachher Pfeffer draus macht oder so. Oh, das ist schon gut. Ja. Oder wo halt wirklich auch also abgeschossen wird und wo du weisst, wo das kommt. Und was ist anscheinend, ist das ja

keine Spätzle mehr oder Knöpfe, dann kann man schnell einen Stock ziehen. Stimmt, ja, stimmt. Ist unter, also, ja, nein, finde ich auch. Also, das ist wirklich das Beste. So, ich meine, es ist eigentlich völlig absurd, dass man Pulver nimmt, ein bisschen Milch und Wasser und es schmeckt wirklich wie Heder. Gut, du musst natürlich auch also das selber gemacht, also ja gut. Mal, du musst einfach auch mit Nüssen aus dem Fett. Ja, ja, genau, noch ein bisschen Butter drin und so, ja, ja. Ist das. Aber das ist gerade ein gutes Thema, weil wenn wir einen Podcast machen, so muss man essen. Das könnte man immer machen. Ein Rezept nach dem anderen. Ja, oh, ja, genau. Aber es ist wirklich noch ein gutes Thema, weil es ist ja so, ich weiß gar nicht, mal auf der Webseite von Mikroanalyse, wo ich wieder mal etwas posten müsste, glaube ich. Ah, der Podcast. Dort könnte ich jetzt korrigieren, weil dort steht er noch in meinem Profil angehender Student der Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften. Inzwischen bin ich. Auf das können wir dann schon noch zukommen. Aber was ich jetzt merke, ist, ich brauche noch so ein paar Tipps für so Fertiggerichte, die irgendwie nicht ganz so grusig sind, aber gleich schnell gemacht sind. Das ist ein interessantes Thema. Ja. Weil ich, also, aber das mag ich wirklich nicht mehr sehen, was ich halt, shame on me, in den letzten paar Jahren relativ häufig so schnell gegessen, sind so die fertig Asia-Nudelsoups. Ja. Also wo du so echt so, du hast einfach irgendwie so halt die Nudeln, dann hast du so zwei Beutel, das eine ist Gewürz und das andere ist komisch. Jedes Mal überlegst du, will ich das wirklich noch rein tun? Das ist irgendwie fett, ist das, ja, oder? Das hat auch je nach Temperatur andere Konsistenz. Atelier, wenn ich im Atelier am Arbeiten bin und dann habe ich noch meistens über Mittag keine Lust zum wirklich was kochen, ist mein Favorit. Da, so die frischen Ravioli, so Ricotta Spinat, aber die frischen, die du dann so kannst holen. Und dann gibt es die Migros-Tomatensauce Arrabbiata, die auch so gefüllt ist in so einem Beutel. Okay. Und diese Kombination finde ich recht, ist völlig okay, ja, für so schnell etwas warm machen. Vor allem ist es gut, kannst schnell die Soße warm machen im Wasser, wo du dann nachher. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei diesen frischen Ravioli immer enttäuscht. Schon? Nein, ich finde, man muss schauen, welche das sind. Man muss eben nicht die teureren nehmen. Das ist eben das Gemeine. Okay. Die billigen sind alle gar nicht gut. Die mit Limetten sind sehr gut. Ja. Und sonst du, Christian? Brot und Fleisch und Käse. Ja, das stimmt. Einfach kalt halt. Manchmal brauchst du einfach etwas Warmes. Sonst wird es nicht. Und auch Salat mache ich auch. Geht sehr schnell. Aber im letzten habe ich gar nicht so Lust auf Salat. Ich bin aber letztens einkaufen, das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so Food haben, das für meine Studentenzeit irgendwie, oder auch Studentenfutter. Ah, Student, ja, genau, stimmt. Studentenfutter. Und dann ich ja, ich bin dort durch den Laden gelaufen und eine Rösti habe ich noch gekauft, eine fertige Rösti. Das Gefühl, das ist das Ding, wenn du noch eine frische Peperoni drin tust und würzt. Nein, später. Eine frische Peperoni in der Rösti? Nein, ja, kannst du drin schneiden, das ist wirklich noch gut, finde ich. So eine rote Peperoni. Nein, ich bin da drin und Speckwürfel drin. Ja, ich kann mir eine Speckrösti kaufen. Das Gefühl, es muss schnell gehen und alles drin sein. Speck. Übrigens ist Speck mit auch mit einer der Gründe, wieso ich nicht Vegetarier werden kann. Ja, Speck ist einfach zu geil. Übrigens, was man beim so Wild und beim Herbstessen sagt, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, und eine meiner Liebspeisen ist natürlich die Linsensuppe. Linsensuppe und dann irgendwie so die Würstchen drin, am liebsten so. Schweizer. Ja, genau, das Emmentaler, wie die heißen. Sensationell, wirklich. Also Linsen auch. Linsen sind super. Mhm. Also mache ich eine Suppe schlägt mein Herz ganz klar für Kürbis. Oh ja. Yeah. Das ist. Gerade letzte Woche hast du einen gemacht. Ja, ich habe mal die erste gemacht. Also ich habe ich noch nie selber gemacht. Nicht? Nein. Ja, einfach. Unbedingt. Bin ich auch nicht. Mal, ich kann es eigentlich schon mal gerne. Das erste ist, das ist wahrscheinlich gemacht, Blutorangensaft. Okay. Ich habe Orangensaft, nicht Blut, aber Orange. Aber das muss drin. Okay. Ja. Ja, und da kennen wir vor allem auch verschiedene. Also ich habe nicht so die oft gibt es ja so cremige Kürbissuppe, wenn man so eine Rahmsuppe mit Kürbisgeschmack sind. Ich bin nicht so Fan, sondern die, wo dann wirklich so halt noch ein bisschen Rüebli und Herde. Ah, und dann gibt's so eine, das könnte ja, okay. Also mehr fast, also wirklich so. So eine Gemüsesuppe. Ja. Und dann nachher noch ein bisschen Creme fraiche Früchte untermixen und Koriander drüber schneiden. Das ist also okay. Also, ja. Wir könnten eigentlich auch mal... Wir können mal kochen. Ja, genau. Ja. Gibt es auch ein paar noch nie gelassen. Stundenlang. Aber das geht dann wirklich lang. Ich habe kürzlich Ketchup selber gemacht. 4 Stunden lang. Was? Das geht einfach ein Zeitlimit. Aber es ist herrlich geworden. Das ist schon geil, jetzt auch. Ja. Dann sind wir gerade... sind wir irgendwie zu 4., 5. oder so. Da habe ich auch schon einen Kollegen aufgelegt. Also am Nachmittag schon. Dann sind wir da gesehen bis um 7. Und dann plötzlich haben wir gedacht, wir haben Hunger. So zu 4. Von wir gehen jetzt Pommes frites machen. Sollen wir 2 Kilo Pommes frites kaufen? Nein, wir haben 3 Kilo Herdöpfel. Ah ja, 3 Kilo Herdöpfel haben wir gekauft. Und 1 Liter Sonnenblumenöl. Nein, wir haben 3 verschiedene Arten Pommes frites gemacht. Frittiert in der Pfanne, in der Brotpfanne anbrötelt und im Backofen backen. Und welche sind die besten gewesen? Das ist alles sehr alles auch gut gewesen. Und vor allem einfach, völlig vegan eigentlich. Ja. Es ist alles wirklich vegan. Herdöpfel, Ketchup, alles vegan. Und wir haben einfach das 4, 3 Kilo Herdöpfel, 1 Liter Öl und 1,5 Liter Ketchup gegessen. Aber jetzt Ketchup, also selber gemacht? Selber gemacht. Was, aber ich mir, aber ich gehört ja nicht in so Fischsoße rein und so? Nein, ich habe Fisch wenig gegessen. Ketchup gehört Fisch. Nein, Mann. Ich habe nur für verschiedene Ketchup erzählt. Aber ist nicht Ketchup eigentlich ursprünglich so eine chinesische Geschichte? Das ist doch eine Ketchup. Ich habe dann nachgeschaut, man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich irgendwie so Indien, China. Es ist so über England reingekommen, so ein bisschen, wahrscheinlich über Kolonien. Ja. Aber es ist eigentlich Ketchup an für sich ist einfach eine Soße. Nicht unbedingt Tomatensauce mit Zucker. Ah, oh, okay. Und jetzt, seitdem ich gemacht habe, ist auf 1,5 Liter nicht gemacht. Da habe ich 4 Löffel Zucker reingekriegt. Ja. Und es hat trotzdem eine gewisse Süße. Und es ist trotzdem süß. Ja. Es schmeckt wirklich wie Ketchup eigentlich. Es wäre einfach eine würzige Ketchup, normales Ketchup besser. Okay. Das ist voll geil. Ja. Ja, ich weiß, das Rezept ist geil, aber das Ketchup ist und Ingwer viel, oder? Ingwer, ja. Nägel, Koriander. Ja, Koriander, ja. Und halt zweimal reduzieren, also aufkochen und reduzieren. Ja, okay. Und Basilikum frische rein und gute Tomaten. Das ist herrlich. Ihr seid so ein Spinner. Ich habe aufgerufen, das Rezept, dann bin ich einkaufen und habe dann 4 Stunden angefangen zu machen. Ich jetzt schon Ketchup. Ja. Habe ich etwas anderes wieder rausschieben. Es gibt übrigens ein sehr schönes Wort für das Verhalten. Prokrastination. Genau, ja. Wisst ihr, von wem ich das Wort gelernt habe? Von Max Gold. Max Gold? Ja, von dem habe ich das Wort gelernt. Es gibt übrigens auf Vimeo ein sehr schönes Video, das Procrastination heisst. So ein Animationsfilm, wo eben jemand aufzeigt, was eben Procrastination ist. Ist ehrlich gesagt bei mir ein sehr beliebtes Hobby gewesen, Prokrastinieren. Da habe ich so Podcasts gemacht oder irgendwie Musikvideos geprobt und sortiert. Anstatt irgendwie die Steuererklärung zu machen, das lohnt sich nicht. Aber ich musste feststellen, weil die... Prokrastination ist ein Open Framework zu schaffen. Sind wir jetzt immer im Main schon mal reingekommen? Genau. Ich will nicht sagen, nein, also... Dann, aber eben, ich habe jetzt in vorgeschrittenem Alter noch den Schritt an die Uni gewagt. Und ich habe jetzt die erste Woche gehabt. Angefangen hat es extrem super. Eigentlich kann ich ja nur Donnerstag, Nachmittag und Freitag sind meine Unitage. Also, wo ich präsent bin. Jetzt ist es so, dass aber in einer Vorlesung, Einführung in die Soziologie ist fast schon in der 10, oder? Ja, das ist super, das ist sensationell. Ich habe eine 4. Stunde zu Fuss. Und ich habe ja noch Schaffhäuser im Kunstmuseum, das ist gerade nebendran. Das heisst, ich kann entweder vom Museum nachher das gerade Kunst in die Uni. Am KK, ja, genau. Und stimmt. Und Uni ist gerade im Bahnhof. Ja, genau. Leute, ich habe jetzt auch immerhin jemanden schon kennengelernt und die ist von Bern. Und das ist natürlich sensationell. Ich meine, du steigst aus dem Zug aus und bist in 3 Minuten bist in der Uni. Also besser geht es fast nicht. Also, jedenfalls bin ich extra im Geschäft, wo ich arbeite, irgendwie angemeldet. Ich müsste irgendwie ein bisschen früher gehen, weil so die erste Vorlesung so... Wäre vielleicht noch Sinn machen, dass ich dort gehe, habe irgendwie im Vorlesungsverzeichnis nachgeschaut, okay, die ist um 2:45, da bin ich schon früher dort und dann schaue ich so nachher irgendwie und dann sehe ich plötzlich, ja super, jetzt ist im Vorlesungsverzeichnis in der Zusammenfassung, jetzt ist 2:45 gestanden, wenn man aber weiter runter geht und wirklich so bei der

am Freitag drauf, dann hat sich das Ganze das schon relativ schnell dann auch so ein bisschen relativiert. Ich glaube, die jungen Mädchen und die jungen Buben, die nehmen das relativ easy, weil sie fangen ja alle an, und ob man jetzt irgendwie 20 oder 36 ist, kommt dann auch so drauf an. Also, hat jetzt immer gut gestartet, aber die meinen das wirklich ernst, dass eben mit so irgendwie so easy peasy mal ein bisschen anfangen zu studieren und das erste Semester mich irgendwie so einfach akklimatisieren, ist also voll nicht drin. Also ich habe doch schon meine erste Prüfung am 11. Januar, das ist doch schon relativ klein, dann muss ich dann noch ein Essay schreiben und bei der einen Vorlesung hast du noch so ein Tutorat, da musst du wirklich jedes Mal musst du irgendwie so Masse auf Text lesen, ich habe jetzt dann doch schon in etwa 60 Seiten Text gelesen, plus noch so Fragen beantworten und also die darfst zweimal fehlen, sonst kommst du keine Punkte über. Die Punkte, das ist ja Punkte, das ist so das Wort, das du überall immer hörst. Wie viele Punkte gibt es das? Punkte. Schwierig, gibt es Noten? Ja, genau. Das ist geil, wenn so eine Studierkarte gibt, wie eine Cumulus-Karte, und wird sie da aufgeladen. Ja, genau. Ja. Was heißt, wenn es geht, wir haben das? So eine Studentenkarte. Oder mit so einem Strichcode drauf. Ja. Und dann kannst du auch Geld draufladen, zum Kopieren. Haben wir auch, ja. Okay. Ich bin sehr stolz. Also. Und du hast alles online machen. Weißt, ich habe jetzt vorhin abgeschlossen, 06. Aber das ist auch Kunstschuhe, das heißt, das ist eh. Dann war es erst im Umstellen auf Bologna-Zeugs. Und jetzt kann ich da online auch eintragen. Ja. Also, nach mehrmaligen Aufforderungen von der Sekretärin, ich sehe das jetzt endlich mal machen, habe ich es dann mal gelesen. Und ich muss mich das irgendwann eingetragen haben. Und dann habe ich mir zurückgeschrieben, was muss ich genau machen? Also weißt du, wer die Kürze, du kannst werden. Ja, ja. Was? Aber kannst du, ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, bin ich schon, es ist wirklich eine tolle Karte, die ich jetzt hier habe, von der Uni Luzern. Und wir auch, eben, die kannst du nachher so... Zutreten kannst du auch noch mit ihnen. Mit dem kannst du einfach kannst, glaub, kopieren, ja. Kannst du die Mensa zahlen. Genau, also, das ist einfach die Legi im Prinzip. Genau. Also, wirklich ein super Ding. Das ist auch, ich habe gestaunt, ich habe irgendwie... Ich habe sowieso alles auf den letzten Drücker gemacht. Das war eher so eine spontane Entscheidung, so vor etwa 2 Monaten. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal da war. Bei Anis Modit habe ich es schon gewusst. Und ich habe dann alles so auf den letzten Drücker irgendwie geschafft. Und dann gehst du dann irgendwann an die Uni, so ins Sekretariat. Und da muss man dann auch noch persönlich, da musst du sogar noch... wirklich ein Matura-Zeugnis, also wirklich in echt noch zeigen und so. Aber bist du schon mal immatrikuliert gewesen? Hast du die Nummer nicht gehabt? Mama, ich habe mich dann auch in Zürich, das ist auch so lustig, habe ich mich in Zürich habe ich noch müssen exmatrikulieren, das habe ich irgendwie nie gemacht. Das habe ich irgendwie, ja nein, ich habe... Ewiger Student. Nein, ich habe einfach nicht mehr gezahlt. Also wenn du nicht zahlst, wenn du das Semestergebühr nicht zahlst, dann bist du eh weg vom Fenster. Dann sagst du, das ist mir egal, oder? Wollt du eh nicht studieren? Studieren ist scheisse, das ist etwas für irgendwie Pussis irgendwie und Kacke. Nein, egal. Da musste ich dann in Zürich noch den sogenannten Ex-Matrikel noch anfordern. Haben die mir aber wirklich prompt geschickt. Gratis und Franco, ist also nett gewesen. Obwohl bei der Uni habe ich noch Strafgebühren müssen zahlen, weil ich zu spät war, 150 Stutz. Ja, das ist sowieso also Anmeldegebühr für Herbstsemester ist irgendwie 30. April und 30. August. Wenn 30. August zahlst, ist einfach 150 Stutz. Ja, wir haben ja Briefe gehabt, um überhaupt reinkommt. Ah, ja. Die müssen zahlen 150 Stutz Briefesgebühr. Ja. Und dann am Schluss musst du auch, also wenn du das Kunststudium fertig gemacht hast, musst du 300 Stutz Briefesgebühr zahlen, also für Diplombriefe. Also, ja. Das ist bei uns im Hyperwerk hat nichts. Ja gut, Hyperwerk ist ja sowieso eher so ein bisschen Rudolf Steiner-mässig, oder nicht? Ja, Rudolf Steiner würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist... Es ist nicht ganz integriert, das System. Nein, aber wirklich super. Also, nein, muss ich aber sagen, und dann gehst du noch das Sekretariat, dann musst du alles über die Zeugler zeigen und so, und dann alles nachliefern. Dann kannst du auf einem Stühle Platz nehmen, also so eine kleine Kamera dort, dann machst du zack und so, Foto. 2 Minuten später hast du die Karte in der Hand. So geil, das ist super gefunden. Stimmt, im Zürich. Also wirklich, also schnell geht das. Nein, das ist also... Und auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so was so Online-Geschichten, wir haben so, wirklich so 3 Plattformen, die musst du irgendwie bedienen, also in ein Studi-Portal und da gibt es noch StudNet, wo ich noch nicht ganz checke, und da gibt es noch so das OLAT-Portal, wo irgendwie alle Dokumente kannst go, go runterladen. Das ist, und vor allem ist irgendwie das Login und bis ich im WLAN war überhaupt, der Uni, das ist auch irgendwie ewig um 3 Tage gegangen, das hat mich am meisten genervt eigentlich. Ja, und die Uhr Papierflut, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, also ich habe mir wirklich sehr schön, muss sagen, ich habe mich wirklich gefühlt, wir haben einen schönen Dropbox-Ordner eingerichtet, nur für die Uni und so, dass ich immer schön Zugriff habe. Und ich habe eigentlich auch gedacht, ich möchte eigentlich eher das Papier losmachen, aber denkst du, ich habe natürlich jetzt irgendwie gestern die schon mal fleissig irgendwie ausgedruckt, irgendwie so 50, 60 Seiten, da finde ich so, aber ich muss mir da noch irgendwie ein neues System irgendwie... Kindle? Ja, eben, gell, das wäre, oder eben ein iPad oder so. Aber das kostet das iPad lesen ist nicht so toll. Ja, das stimmt, aber wie viel kostet der Kindle? 120 Stutz. Ah, ehrlich? Also, ja. Du hast auch PDFs. Oder 80 Stutz. PDFs kannst du auch drauf tun. Ist nicht ganz so ideal, wie wenn du so Text. Aha, Text unformatierte Text. Ja, gut, aber du kannst ein PDF kannst. Ja, es gibt aber noch so schöne, ich glaube, so also PDF Reader Pro und so, die kannst du schön markieren in verschiedenen Farben, ja, kannst auch Notizen machen und so. Kindle, sehr gut. Also zum Lesen ist das super, kann ich mir sehr empfehlen. Also ich lese. Ich will einfach nicht drauf sitzen. Yeah. Okay. Das habe ich mit meinem leider gemacht. Okay. Das ist nicht gemacht. Also das Ding kostet wirklich nur 120, das ist aber geil. Das ist aber ein bisschen kleiner als das iPad, oder? Ja, das ist relativ kompakt. Ja. Das ist aber gut, das kostet nur 120, das ist das Argument. Ja. Das ist viel wenn du viel musst lesen musst. Aber ist es auch, also das ist schon aber auch WLAN-fake. Ja, aber es ist halt, also ist halt schwarz-weiß-fake. Ich glaube, es gibt jetzt aufgepasste Versionen. Ja, aber die haben also wieder nicht den Bildschirm. Das ist aber das Kindle Fire, oder? Ja, die haben nicht E-Ink. Ja. Ja, es ist halt mit E-Ink halt beschränkt. Also es ist schon primär zum Lesen gemacht. Aber du kannst schon ein bisschen drauf surfen und so. Nein, ich wollte nicht. Es geht mir darum, kann ich dort zum Beispiel auch einen Dropbox-Ordner haben, wo ich halt meine Uni-Dokumente habe. Also ich habe das kannst du machen. Mit Kindle ist auch noch so ein Service. Dort hast du so eine E-Mail-Adresse bei Kindle. Ja, das kenne ich. Ja, das dann schickst du ein Dokument drauf und die hast du dann automatisch auch auf deinem Gerät. Ja, stimmt. Ja, genau. So, kann man so machen. Also ich habe ja ein Jahr seit jetzt... mehr Jahr Bücher eigentlich fast nur ausschließlich auf dem iPhone. Ja, auch mit Kindle. Für mich funktioniert das, also muss ich echt sagen. Und aber dort kann ich das mit diesen Dokumenten, habe ich auch schon gemacht, so irgendwelche Sitzungsunterlagen aufgeschickt. Cool. Ich habe mir auch schon irgendwie ein Rezept drauf geschickt und dann im Laden in Kindle. Ja, was ich? Du brauchst mal Strom, wenn du mal das Ding also auf der Seite bist, wo du willst sein. Das ist ja das Coole dran. Was, wie geht das? Der braucht nur Strom zum Blättern. Ah ja? Und sonst ist es quasi eingefroren auf dem Bildschirm. Das ist eben das Tolle dran. Der ist nie aus. Zeigt immer das. Der läuft immer, ja. Aha! Also einfach eine Seite? Also. Ja, und sobald du musst Pixel austauschen, halt, dann Kommt Strom und sonst nicht. Okay. Darum hält das Ding ja irgendwie einen Monat problemlos. Kannst du einen Monat drauf lesen. Ja, und keine Hintergrundbeleuchtung. Ja, genau. Das ist schon so, ja. Das ist aber wirklich noch interessant. Ich bin ein riesiger Fan von E-Ink-Display. Ich will so einen für als Sekundärmonitor an meinem Computer. Ja. Kann man Kindle auch im Laden kaufen? Ich kann das nur bei Amazon bestellen. Bei Digitec kannst du bestellen. Okay, muss ich dann nachgehen, das klingt wirklich geil. Weil ich bin ganz ehrlich, also das geht einfach nicht. Also den ganzen Scheiß müssen dauernd ausdrucken. Ja, also das kann einfach nicht sein. Also, ja, ich aber auch, ja. Also, es müsste einfach möglich sein, dass du markieren und Anmerkungen machen kannst. Ja, also. Und das kann man auch dann auch synchronisieren und kriegst irgendwie als Mail oder so. Ah, ehrlich. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das ist super, genau. Ja, das ist ideal. Jetzt bin ich an dieser Uni. Jetzt ist, also ich muss sagen, also das Unigebäude Luzern, das ist wirklich also ist, das ist gut gemacht. Das war das ehemalige Postgebäude früher. Das ist eben, es ist halt wirklich, es ist streng. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich irgendwie alles unter einen Hut bringen könnte. Könnte ein bisschen schwierig werden, vielleicht muss ich das eine oder andere ein bisschen reduzieren, aber es ist einfach nicht mehr so, wie zum Beispiel heute am Samstagnachmittag nach einem Gig, nach einem VJ-Gig irgendwie einfach nur abhängen, sondern nein, da muss man irgendwie noch für die Uni noch lesen, weil sonst kommst du nicht mehr dazu. Ja. Ich schaue es mir dafür nächsten Monat von der anderen Seite an. Nein, gehst du dozieren? Ja, dozieren, nein, es ist so ein Tutorat über Processing und wie es kommt. Für Gestaltung. Da. Ja. Und dann gibt es glaube ich so einen Workshop und dann muss ich ihnen glaub, helfen. So ein paar Tage in den Monat. Ist sicher noch lustig. Ja. Bei dir, Christian, alles glatt gelaufen am Anfang und so. Ich habe erst einen Tag, ja. Und das war Immatrikulationsfeier. Aber Immatrikulationsfeier, hallo, Entschuldigung, also ich meine, was ist denn das, was? Da werden alle begrüßt und es gibt Essen gratis und Essen? Die Dampfzentrale Restaurant hat also gemacht, hunderte von Schülern. Was? Also alle? Alle, die frisch arbeiten. Eigentlich alle, die an der Schule sind. Alle. Wenn ich vom ersten Jahr begrüße, das Bachelor des ersten Jahr, und vom zweiten Jahr begrüße, das Bachelor des zweiten Jahr. Nacheinander. Aber also jeder, wo, also alle, die der Uni Bern nehmen? Nein, der Kunst. Nur an der. Ah, okay. So. Das, ja. Ah, okay. Aber es sind ein paar hundert und es hat Risotto. Okay. In der Familie auch. Ja, voll echt, nicht schlecht. Nein, die Schule macht gut. Ich habe mein Atelier im Progger in Bern. Das ist auch cool, das ist auch auf dem Bahnhof. Hast du das schon vorher gehabt? Hast du das schon vorher gehabt? Nicht. Ist es schwierig, das reinzukommen? Nein, das ist die Schule. Ah, das ist... Aha! Die Schule mit der Tätigung. Ah, gewisse. Ah, interessant. Ich war im Progger. Komm mal vorbei. Aha. Nächster Termin. Ja, es ist Progger ist eh noch ein guter Ort. Nein, anscheinend, ja. Wir waren einmal da an einer Party und so. Nein, nicht mehr. Also einmal eine Party und einmal schon einfach so. Es gibt sehr viele Ateliers, das ist schon gesagt. Und es ist ja auch... Eben, Bern ist halt offen, so wie es uns die haben das wollen verkaufen an ein Spital. Genau. Ja. Und dann war der Vertrag schon gesehen und dann hat es eine Abstimmung gegeben. Und das Volk hat gesagt, nein, das Bern soll das kaufen und denen zur Verfügung gestellt. Und die sind ja dann auch... Zuerst sind wir mal noch auf Kassel. Ja, und am Anfang gerade mal auf Kassel. Ah, genau, stimmt. Die werden letzte Woche... Das war fertig und dann alle, die Zeit hatten, mit. Das ist noch super. Also alle vom Master jetzt. Ja. Und das ist noch super, zumal die Leute mal kennenlernen. Und auch über die Sparte raus. Halt. Und Kassel ist gut. Ich habe ja für alle, die den Podcast gelassen haben, den ich mit dem Max gemacht habe, er war auch der Dokument da. Wir haben es auch noch davon gehabt. Ja, ich finde halt dass die meisten, die die Menschen machen, ist eh scheiße. Ja. Und dann ist für die Kunst das Gleiche. Ja. Und sie haben dann so ein bisschen, ja. Mit uns Scherbeausstellungen sind aber nicht für Leute, die wirklich intensiv mit Kunst auseinandersetzen. Mhm. Doch natürlich auch für die, aber es ist auch sehr populär. Ja, der Max hat ein bisschen von einer Eventisierung geredet. Eventisierung ist mir egal, aber die Sachen, die sie gezeigt haben, sind nicht so interessant. Also natürlich eine interessante Sache auf jeden Fall, aber ich bin eigentlich prinzipiell enttäuscht. Mhm. Okay. Ich denke, es ist besser. Ja. Es hat viel so belanglose Zeugs. Ja. Aber das ist, glaube ich, also eine riesige Ausstellung. Also. Und sie hat das neue Besucherrekord, 860.000. Was? Krass, das habe ich ja in 100 Tagen geschafft. Ja, Junge, boah. Und ja, aber das ist halt toll mit der Klasse und mit den Leuten. Das ist super. Ja. Und du schreibst ja ein Drehbuch, das ist dein Plan für den Master. Mhm. Hast du da schon irgendwie unseren Zuhörern irgendetwas erzählt? Nein, ich habe jetzt noch nichts gemacht, ich will es im Master machen. Ja, aber du musst ja irgendwie eine Idee haben, oder? Es soll einen Spielfilm geben, der mit uns hat Film ist oft so, es ist sehr, Film sind sehr klassisch, sehr realitätstreu, oder es ist sehr, sehr oft die meisten. Und ich finde es wieder zu wenig surreal schon oft, das gibt es natürlich schon. Aber irgendwie kann man die verschiedenen Ebenen von Bild und Ton noch mehr durcheinander bringen und trotzdem eine Geschichte erzählen. Aber du machst ja eigentlich, also das Ziel ist ja nur, also ist das Drehbuch und nicht also der Film selber. Ja, aber ich denke, dass ich 2 Jahre mal Drehbuch habe. Ja, okay. Aber das wäre so die nächste Frage gewesen, so. Ich denke mal ein Jahr und 3 Wochen und dann geht es darum, mal, wie könnte man das umsetzen. Ja. Also, ja, braucht man Geld, wenn nur wie viel. Crowdfunding? Ja, keine Ahnung, ich habe noch nie viel gemacht. Ja. Weißt, ich weiß, Film ist aber pure aufwendig. Ich kenne es immer vom Theater. Theater ist, finde ich, viel, viel einfacher. Ja. Das ist einfach etwas anderes. Ist ein guter Aufwand. Theater ist ein guter Aufwand, ja, aber... Aber man ist immer so konkret vor Ort und macht es immer wieder. Und beim Film ist es halt, du hast am Schluss ein Produkt, wo du dann hast, fertig, und Theater musst du jedes Mal wieder aufführen. Ja. Das heisst, du schaffst einfach ganz Angst. Du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten vom Ausdrucken. Ja. Aber das ist schon cool. Und dann mal schauen. Da kommt auch mein Albtraum auch vor, wo ich mein Schlimmste sozusagen. Da ist hier in einem Haus gewesen. Und das Schlimmste ist, dass ich in Haus gespielt. Der Traum hat aber angefangen, indem ich aufwache aus dem Bett. Normal. Oh, das ist ganz schlimm. Das heisst, das ist ganz gemein. Ja, das ist ganz gemein. Das ist so perfid. Das ist eben schlimm. Ja, das kenne ich. Du stehst auf und dann wohnt die Familie bei dir in der WG. Die ganze Halbzeit. Ja. Und sie waren mega unfreundlich. Und ich habe mir so einen WC hier oben im Keller bauen, dass ich überhaupt ein WC hatte. Ich habe dort aufs WC gehen von der Familie. Und das Schlimmste war, dann wache ich auf. Und dann von der Genauigkeit. Das war immer noch ein Traum. Das gleiche von vorne. Und das ist noch schräger. Und dann beim dritten Mal wirklich aufwachen, dann... Also was jetzt noch mal, dass ich das richtig verstehe. Also du bist in diesem Traum, bist du mehrfach verwacht, Nein, ich bin nicht verwacht, sondern im Traum. Also ja, aber im Traum. Im Traum bin ich aufgewacht und dann ist aber der Traum weitergegangen. Ja. Also, es ist real, der Anfang ist real. Und dann, wenn du wirklich aufwacht, sieht ja alles genau wie ja, im Traum ja. auf. Aha, das heisst, ja, ja. Dann denkst du so... Nicht schon wieder. Dann stehst du einmal so auf und du Das ist, glaube ich, jetzt noch realer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das sind da auch. Das ist jetzt ja bei meinem Albtraum. Das ist ja auch so eine Durchmischung zwischen. Das ist schlimm. Aber was ich. Jetzt bei mir ist es so, jetzt in dem Fall, wo ich vorhin geschildert habe, ist es eigentlich ein wichtiger Traum und ich flüchte von dem im Traum. Und dann vielleicht verwache einfach. Und dann gibt es so eine kleine, kurze Zwischenphase, wo du nicht ganz schlüssig bist. Aber ich habe wirklich auch schon Moment erlebt, wo ich wirklich zwischen Traum und Realität war. Also wo ich eigentlich aufrecht im Bett gehockt bin. Und das war ja wirklich so gewesen. Ich habe das auch so realisiert. Aber dass ich mein Zimmer um mich herum irgendwie völlig anders wahrgenommen habe, bis ich irgendwie gecheckt habe, nein, ich bin ja wirklich jetzt im Bett, in meinem Zimmer, das ist alles okay. Also wo du wirklich dem Zwischen, so wie dem Zwischenraum irgendwie bist. Das ist... Das finde ich auch. Das ist eben halt dann... Das ist wie halt eine gewisse Frage, dann weißt du nicht, was ist jetzt, was ist jetzt real. Total irritierend. Das ist eben und nicht wirklich das, was dir dann passiert ist, ist schlimmer gewesen, sondern einfach das immer wieder, ja. Das Reale. Ja. Und es ist eben noch nicht real. Nein, das ist... Okay, also das ist so ein bisschen, habe ich das jetzt richtig verstanden? So, so Zeugs, was werden, weißt du, wo du nicht weißt, was ist wirklich real. Nein, genau. Sehr schön. Haben wir noch irgendetwas? Philipp, über Open Source reden wir jetzt nicht. Wir machen das nächste Mal ein bisschen Tech. Wir reden auch nicht über das iPhone 5, das ist mit euch sowieso langweilig. Ich tue mich jetzt auch nicht über das Update von iOS 6 beschweren. Aber ich habe jetzt immer mein alter NAT ist kaputt, jetzt habe ich so weit. Der Christian hat ein Smartphone. Unglaublich. Und? Aber ein Android. Ja, das ist egal. Erstens, das letzte Mal hatte ich wegen der Kamera. Genau, einen guten Blitz gehabt und eine gute Kamera. Mhm. Und das hat jetzt 3 Millionen Pixel weniger. Was? Okay. Und ich kann sagen, ich habe doch schon vor 4 Jahren gehabt. Unglaublich. Aber es hat einfach den Geist aufgegeben. Was machen so gerade Menschen? Ja, aber ich meine, es ist mir zweimal einmal sicher ins Wasser gekriegt, aber sogar zweimal ins Wasser. Also was ist das Neue? Nein, nicht das Neue. Das auch, okay. Das ist schon rausgekommen. Mhm. Das passiert, wenn man WCs fotografiert. Ja, jetzt einfach ich sagen. Das kann vielleicht auch noch schnell, Christian, ist ja unglaublich. Also ich frage mich ja, wie du überhaupt irgendwie... Aber eigentlich ist es mir ja nicht schleierhaft, wieso es so schwierig ist, mit dir Termin zu finden. Ich bin all dem Huren Zeug, was du machst, das ist ja ein Horror. Nicht so viel, ich kann nicht rein, auf das wahnsinnig verzeihst. Ja, also, nehmen wir nicht, das sind alles aufzählen. Das ich ist ja vor allem Lesen behalten. Okay. Aber das ist dir irgendwie zweimal ins WC gegangen und... Nicht beim Fotografieren, also nicht beim WC fotografieren, besser. Ja. Du musst einfach abmachen und auf die Heizung zu Tag, zwei Minuten springen. Okay, was ist denn das für ein Gerät gewesen? Ein Sony Ericsson. Hey, das sei es auch im Fall. Auch im Fall. Vorgänger von dem nach dem Video, das ist auch ins Wasser. Ich hätte noch so eins, könntest du das anfangen? Ein Cybershot. Ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist so ein Silbrix. So ein klassisches Sony Ericsson. Nein, ja, das ist ja speziell, erst mit einer guten Kamera. Ah, okay. Das ist das mit der besten Kamera. Und das ist bis... Das ist auch heute noch eine von der besseren Kameras. Bist du nicht zufrieden mit deinem Samsung Galaxy oder was immer? Nein, das ist ja nicht das Galaxy, ist das Tablet. Ich habe einen Kalender drauf, den ich vorher nicht hatte, weil es nicht mehr kompatibel ist. Das ist der grosse Unterschied. Aber ich habe jetzt keine Daten-Abo oder so. Der ganze Scheiß. Ich habe überall WLAN. Ja. Ich bin eh nicht so eine App-Fan. Ja. Das wirst du im Fall, ich sage das. Das ist nicht, ehrlich. Mich was ich unbedingt so das App. Was ich unbedingt will, das App ist eine Flora Helvetica-App. Ja, das gibt's. Das gibt's. Kostet irgendwie 25 Stutz. Weißt du, da kannst du wirklich halt mal die scheiß Pflanze bestimmen. Ohne das, kennst du das Buch, das Original, Flora Helvetica? Nein, nein. Das ist so eine Gesamtaufnahme von allen Pflanzen in der Schweiz. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie dick das ist. So. Mhm. Also es ist wirklich alles drin, aber halt wirklich halt dann machen wir ein gewisses System eingehen, wie fliegst du so eine Pflanze. Und mit einer App kannst du halt dann eine Frage beantworten, jetzt das. Genau. Ah, das gibt's. Das gibt es ja bestimmt für 25 Stunden. Das ist nicht schlecht. Ich träume schon von einer Webseite, wo es das gibt. Einfach von allem. Ja. So ja. Wikipedia-mäßig mit Jo Nein-Fragen. So. Genau. Ist es ein Tier? Ja. Hat es drei, hat es zwei oder vier Beine? Vier. Aber weißt du, so kannst du wirklich auch brauchen und dann hast du die und dann auch verpillt oder so. Und dann kannst du das verpillt. Das ist aber wirklich eine geile Idee. So, super. Und am Schluss also was es gibt, das ist anscheinend total populär und ich habe das irgendwie... so, nein. Ich habe das irgendwie so in einer... gemütliche Runde, dann nehme ich auch runtergeladen. Das heisst irgendwie Akinator. Und das basiert darauf, dass du dir eine Persönlichkeit ausdenkst. Das muss dann einigermaßen es kann auch fiktiv sein. Also du kannst auch den Homer Simpson nehmen, so, aber du kannst auch den Barack Obama. Oder also ich glaube, es basiert, wenn ich das richtig gehört habe oder verstanden habe, basiert es auf Wikipedia. Und das stellt dir Fragen. Und du kannst dann immer beantworten und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute das wirklich herausgefällt werden. Und wenn es schnell, gell? Ja, ja. Maximal. Ja, ja. Also genau. das Spiel, wo man eigentlich wie das Spiel, wo man sich da genau. Die Stirn klebt, so einen Namen. Ja, genau, ja. Ja. Das ist genau so, ja. Ganz, ganz hässlich gemacht. Wirklich unglaublich hässlich. So mit dem, so, es ist so auf orientalisch, mit dem so ein bisschen so. Ja. Nein, einfach so mit wie so ein Flaschengeist und so. Und wirklich ganz grusig gemacht, okay. finde ich nicht schön. Also, aber ist noch witzig, also hast du eben 10 Franken. Also 10 Franken schon schlechter ausgeben. Ja, ich habe noch kein Geld für zum Essen. So eine würde ich jetzt zum Beispiel suchen und sofort kaufen. Ja. Es gibt schöne Sachen, es gibt wirklich also... Voll, ja. Wirklich. Es gibt sehr schöne. Und eben auch also für Karten und so ist es dann doch praktisch. Nein, also ich habe schon müssen zu Luzern irgendwie. Letztes Mal hatte ich irgendwie so einen Ausfall auf meinem Hirn und habe eine Strasse, eigentlich eine sehr bekannte Strasse, nicht gewusst, wo die ist. Dann müssen wir auf Google Maps irgendwie nachschauen, wo jetzt die in der Strasse ist. Sagen Sie, welche das ist, sonst lachen alle nicht zusammen. Nein, die nicht. Die kennen wir, ja, das stimmt. Ja. Dass du im Pornokino schaffst, wenn wir das noch, sonst was immer. Wir müssen sowieso nicht mehr 3 Stunden machen. Es haben die Leute noch mal, genau, auf das könnten wir vielleicht noch sprechen kommen, auf erste Reaktionen allgemein auf die ganze Mikroanalyse-Geschichte und so. Gewisse haben gemeint, es sei vielleicht ein bisschen gar lang und man sollte vielleicht ein bisschen zusammenschneiden und so. Also, nein, zusammenschneiden ist scheiße. Man kommt halt davon, wenn man es los, denke ich mal. Man ja, logisch. Wenn man es dann dran los zum Schaffen, ja, ist Angst, dass man es wirklich zum Kochen empfehle ich. Ja, genau, empfehle ich auch. Zum Kochen abwaschen. Eine 4-stündige Folge, so zum Patent ist auf Ketchup. genau, ja. Das ist, Aber eigentlich kann man wirklich mal etwas, weil dann Zeit kochen. Mhm. Man kann ja dann über alles Mögliche sprechen. Das machen wir mal, genau. Und dann müssen wir sich mit dem Headset zutun oder so. Das wäre mit Funk. Ja. Natürlich edel. Nein, dann ist noch ein bisschen moniert worden, dass sich die Leute nicht vorstellen. Dort muss man sagen, dass eigentlich die Idee ist, dass die Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe, jetzt eben jetzt mit euch zwei und auch mit dem Max, dass das fortlaufende Geschichten eigentlich sollten sein, wo nachher irgendwie die Leute im Verlauf von diesen diverse Podcasts aber eigentlich sich selbst erklärend ist, was die machen und wer die sind. Also, und wenn man kann googeln, dann gibst du die Infos dazu. Ja, genau. Ja. Also, wenn du bei mir einen Kinderbuchautor findet, das bin nicht ich. Gibt es einen Kinderbuchautor, wo auch Philipp gleich geschrieben hat? Genau, gleich geschrieben. Ehrlich, genau gleich. Ja, was soll ich mal aufzählen? Was Christian Müller. Ich kann sagen, ich bin nicht der Snowboarder. Obwohl ich viel prominenter bin auf Google. Mittlerweile habe ich auch in your face, Elende, nicht wahr? Nicht einfach geworden. Weißt du, ich bin. Der Chef von Basel Kupferstich, wenn ich im Kunstmuseum ist, heisst Christian Müller. Okay. Ist Oberarzt im Museum, im Spital. Ja. Dann gibt es Christian Philipp Müller, der ist Maler. Ja, okay. Der ist auch in Kassel gewesen. Okay, ja. Aber es gibt auch nicht.

Ihr habt viel zu erzählen, das ist super. Im Gegensatz zu mir gehe ich weder auf Schweden noch in die USA. Nein. In den USA ist Schweden das gleiche wie Schweiz. Genau, das ist anscheinend immer noch so. Dann mit Max würde ich auch weitermachen. Mit Max ist es leider auch ein Problem, dass es ein bisschen schwierig ist, mit dem Termin zu finden, weil er auch sehr viel beschäftigt ist. Ist aber auch, ist auch lustigerweise auch ein bisschen, also nicht direkt gelost oder irgendwie nicht. Ist aber auf der To-Do-Liste. Ist auf der To-Do-Liste. Es ist komplett ein bisschen anders, viel so ein bisschen ja, intellektueller. Also ich versuche das. Das? Ja, der Max ist halt wirklich gescheit. Sie, der Max ist halt wirklich einfach ein Intellektueller. Ja, halt so ein klassischer Theater-, Kunstmensch. Ist ein anderes Format, ich finde es super, ich muss dort bin ich definitiv in der Rolle von dem, vom dummen Kommentator, wo irgendwie das Hirn am Räuchen ist und versucht, irgendwie mitzuhalten und ab und zu vielleicht mal einen gescheiten Einwand zu bringen oder eine doofe Frage zu stellen. Was passt aus dem Niveau vom Interview an, weißt du? Was? Wie passt aus dem Niveau vom Interview an? Ah, ja, ja, genau, ja. Ich bin ja nicht der Interviewer. Die Idee ist ja, dass wir einfach uns, genau, ja. Ich versuche höchstens da den Haufen ein bisschen zusammenzuheben, um zu schauen, dass wir da irgendwie die mindestens 2 Stunden irgendwie können füllen. 2 Stunden finde ich aber eigentlich eine super Zeit. 2 Stunden ist gut. Also. Eigentlich könnten wir jetzt genau 2 Stunden machen. Also nicht genau, ja. 59, ich weiß jetzt nicht, ganz genau, wie lang, dass wir am Anfang noch nicht so... Das kann man ja auch einfach drinnen lassen, weißt du, als... ja, einfach so, ich meine, das gehört dazu. Genau. Wir zählen es eh nicht einfach so los, sondern unbewusst sozusagen, neben durch. Genau, ja. Wir leiten am Anfang 5 Minuten. Übrigens, ein gutes Intro müsste ich immer noch haben. Da müsste ich mal an meine musikschaffenden Freunde treffen. Das wäre eigentlich auch. Oder du könntest das Intro rappen oder so, Philipp. Das Intro rappen? Ja, das Intro rappen. Das müssen wir auch noch mal genau. Achtung! Notiz an mich. 2 Minuten. Nächstes Mal reden wir über die Hip-Hop-Karriere von Philipp. Genau. Und seinem Duo, warte jetzt mal schnell, Lyric Kings. Genau. Du meinst Phil Sharp und wie heißt Sebastian? Bazard. Und der Bazard. Phil Sharp. Phil Sharp. Und der Bazard. Wie schreibt man das? Bastian. Bazard. Bazard. Also mit A geschrieben? Mit A. Zweimal okay. Mit A. Okay. Ja? Gibt es euch noch? Eigentlich schon, aber er ist jetzt gerade weg und ich bin gerade beschäftigt. Ich muss wieder mal hören. Mir ist im Fall letzte immer wieder mal die Ziele in den Sinn gekommen. Warte jetzt mal, wenn es die fickt zurück irgendwie. Oder so ja, doch zwei Ziele haben. Das ist mir letzte Woche aus irgendeinem Grund mal in den Sinn gekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, wo ich meine Katastrophentage hatte und mich so wieder mal ein paar Gouverne aufgemacht habe und gemerkt, dass ich total am Arsch bin. Ich glaube, das funktioniert genau das. Ja, Katastrophentag hat es eine Katastrophe. Okay, aber wir wollen jetzt nicht so mit so negativen Vibes hier aufhören. Ist überzogen. Jetzt ist es schon wieder. Wir haben überzogen. Ja, aber dann würde ich sagen, dass wir doch an dieser Stelle die nette Runde beenden. Wir bedanken uns bei allen, die zugelassen haben. Es war schön mit euch, Christian. Tschüss. Mit euch. Ja. Schön. Damit das mit dem Warte, das geht nicht. Abmoderieren geht noch nicht. Abmoderieren geht noch nicht. Nein, ich kann einfach Schluss machen. Muss nicht so irgendwie künstlich irgendwie noch. Ja, also, das war es mit der Mikroanalyse von Basel mit dem Philipp und dem Christian. Es hat wirklich Spass gemacht. Wir kommen wieder. Hoffentlich mit einer nicht ganz so langen Unterbrechung. Aber wir müssen uns gerade unsere Terminkalender führen und einen neuen Termin fixen. Ja, und genau. Tschüss zusammen. Tschüss. So, jetzt haben wir es wieder.